Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Samstag. Ich habe hier ein bisschen Rotschimmer bei mir, wie ihr seht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie weiblichen Besuch da hatte oder bekomme. Das hat damit zu tun, dass ich meine beiden Markisen, die ich hier habe, die habe ich abgesenkt, weil ich habe mich eigentlich auf eine große Hitze heute vorbereitet, so wurde es mir zumindest angekündigt. Und ich habe hier zwei schöne Markisen, die kann ich so ein bisschen rausfahren. Und die bei dem Fenster dort hinten, die ist sogar richtig weit runter. Die ist quasi auf Höhe der Fensterbank unten. So weit kann man die runterfahren. Und die würde also eine Menge Hitze dann hier rausnehmen. Aber so wie es aussieht, kriegen wir gar keine tiefe Abendsonne. Wir haben diesen klassischen drückenden weißen Himmel. Also nicht blau, sondern einfach weiß bedeckt und ungefähr 28 Grad hier bei uns. Also zumindest hier drin, wie es draußen ist, weiß ich gerade nicht. Ich kriege die Hitze auch gerade nicht richtig raus. Also das drückt schon ganz schön. Kim ist auch ganz schön platt. Wir sind nur eine kleine Runde zweimal heute gegangen. Ne, dreimal sogar schon. Und wenn ich jetzt das Video fertig habe, gehen wir nochmal eine Runde. Also heute Morgen war auch spannend. Ich war um 6:45 Uhr war ich wach. Bin dann erstmal mit Kimber die Runde gegangen. Es war noch eine schöne Luft, ein schöner blauer Himmel. Und dann habe ich mich entschlossen, wie gesagt, dem Hund was zu essen zu geben. Und dann habe ich ihn hier kurz eine Stunde alleine gelassen, bin nochmal joggen gegangen in der guten Luft. Das war wirklich schön. Also man konnte gut durchatmen. Und auch dadurch, dass ich jetzt beim Osteopathen war, der mich nochmal vom Rücken nochmal richtig schön eingerenkt hat, habe ich schon gemerkt, also das lief wirklich gut. Ja, im Gym war ich heute nicht, konnte ich mich irgendwie heute nicht aufraffen, habe ich einfach einen Rest-Day eingelegt, gehe erst morgen wieder los mit dem Gym und das war mir einfach zu drückend. Ich hatte keinen Bock da drin, von der Luft so erdrückt zu sein. Das ist manchmal so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich nenne das Kreislaufwetter. Habe ich wie gesagt keinen Bock drauf gehabt und deswegen erst morgen wieder. Morgen soll es ein bisschen frischer sein wieder von der Luft. Zumindest laut Wettervorhersage, aber die passen die ja auch stündlich an, also, aber wird schon passen. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist sehr interessant. Da möchte ich euch mal ein paar meiner Erfahrungen mitgeben. Aber erstmal das Thema. Das Thema ist, als Mann sollte man mit einer Frau wirklich keine Kompromisse machen. My way or no way oder my way or highway, wie man in der Manosphere so schön sagt. Und genau das Gegenteil von dem machen, was uns eigentlich von klein auf in dieser Blue Pill Matrix beigebracht wurde. Ich möchte euch mal kurz erzählen. Alleine meine Mutter beispielsweise hat mir immer erzählt, ja, dann in einer guten Beziehung muss man Kompromisse machen. Ja, mit seinem Partner muss man immer Kompromisse machen. Wenn ein Mann mit irgendeiner Frau Kompromisse macht, verliert er immer. Ich kann euch auch sagen, warum. Oder ich fange mal andersrum an. Wenn ihr keine Kompromisse mit ihr macht, gewinnt ihr immer. Ich sage euch auch warum. Entweder sie fügt sich, dann habt ihr gewonnen. Oder aber sie bleibt widerspenstig und fügt sich nicht und verschwindet aus eurem Leben, weil sich zu fügen nicht Teil ihres Wesens ist. Dann habt ihr auch gewonnen. Ihr seid die Hexe los. Das heißt, ihr gewinnt in jedem Fall, wenn ihr keine Kompromisse macht. Genau das Gegenteil von dem, was uns diese Gesellschaft beibringt. Wenn man Kompromisse macht, dann hat man gegen die Frau schon verloren, weil das ist Teil ihrer Mind Games. Sie will den Mann in eine Defensivposition oder in eine Position der Fügung bewegen. Und nichts anderes ist ein Kompromiss. Man weicht von seiner Linie ab und fügt sich in etwas, womit man nicht ganz, ja, man kann irgendwie damit leben, aber das ist nicht das Optimal, das man haben möchte. Und warum soll es nicht das Optimal sein, das man haben möchte? Also ich aus meiner Sichtweise möchte das Optimal, das ich haben möchte und nichts anderes. Und wenn ich das andere nicht haben kann, dann möchte ich gar nichts. Das ist my way or highway. Das heißt, die Frau fügt sich komplett in meinen Frame. Und sowas habe ich auch schon gemacht, als ich noch gar nicht wusste, was Frame ist. In einer Zeit, wie gesagt, da gab es diese Manosphere noch nicht in diesem Maße, dass sich das übers Internet verbreitet hat, dieses großartige Wissen. Aber trotzdem hatte ich schon meine Alpha-Züge und habe mich auf meine Art durchgesetzt. Aber ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel geben von einem Bekannten von mir. Und der hatte eine Freundin, 22 war sie. Und auch ein hübsches junges Mädchen. Und er hat sich irgendwann seinen Traum erfüllt und hat sich ein Audi RS6 gekauft. Er hat sich den teilweise finanziert, hat einen großen Betrag angezahlt, eine kleine Differenz noch finanziert. Ein junges Auto, ungefähr 4 Jahre alt, glaube ich, wenig gelaufen. Wirklich ein tolles Teil, ein RS6 Kombi. So ein Teil hat eine Menge Power und ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug. Muss man sagen, wenn man da Bock drauf hat und sich sowas gönnen will. Und er wollte das immer haben und hat sich das dann gegönnt. Und er war gerade mal 26. Muss jetzt jeder für sich entscheiden, aber er wollte es mal gehabt haben, hat es gemacht. Super Fahrzeug, war sehr stolz drauf, hat auch fleißig gearbeitet und gespart und so weiter. Also sei es ihm gegönnt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, so eine Kiste hat irgendwie 500 PS. Also das geht gewaltig. Ja, jedenfalls hat er dann irgendwann mal seine Freundin, mit der er dann auch zusammen gewohnt hat, Die hat er dann abgeholt. Wie gesagt, sie hatte keinen Führerschein, sie hatte keine Arbeit. Alles war bei ihr in der Schwebe, wo auch immer ihre Reise des Lebens hinführt. Keiner wusste es genau, sie wusste es selber nicht. Brauchte aber von allen Unterstützung, von ihren Eltern, von ihrem Freund und so weiter. Und er hat das auch nach Taten unterstützt, wo er nur kann. Also er ist ein Herzensguter, aber halt Blue Pill und Beta. Und dann hat sich Folgendes zugetragen. Sie saß neben ihm in diesem wunderbaren Audi RS6 und hat einen Test ausgepackt, also einen Shit-Test ausgepackt und hat ihre Füße auf dem Beifahrersitz sitzend auf das Armaturenbrett dieses Autos gelegt, um das einfach zu tun. Also ich finde, das ist eine absolute Unart, das gehört sich nicht. Also das ist auf so eine Idee überhaupt erstmal zu kommen, das zu tun. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass das Material, also dass das Auto mehr wert ist als die Frau, darum geht es gar nicht. Aber diese Respektlosigkeit einfach dem entgegenzubringen, also diesem jungen Mann oder seinem Freund entgegenzubringen, der sich das jetzt gegönnt hat, der da stolz drauf ist, der dafür eine Menge Geld bezahlt und gerade in dieser Preisklasse von so einem Auto, ich weiß gar nicht, was der bezahlt hat, 40.000, 50.000 Euro, geht es ja auch darum, den Wert irgendwie zu erhalten. Also das Ding jetzt nicht abzurocken, weil irgendwann kommt der Tag, da will man den vielleicht wieder verkaufen und dann ist so ein Fahrzeug natürlich auch nur wertstabil, wenn sich das, oder relativ wertstabil, verlieren tun die immer, aber relativ wertstabil, wenn sich das in einem ausgezeichneten Pflegezustand befindet. Weil dieser ausgezeichnete Pflegezustand ist später das Verkaufsargument und dass man den auch gut wieder loswerden kann. Und deswegen ist es eine maximale Respektlosigkeit seinen geschaffenen Werten gegenüber, ihm gegenüber und so weiter, die Füße auf dieses Armaturenbrett zu legen. Sie hat es getan. So, dann hat er sie gebeten, die Füße von dem Armaturenbrett zu nehmen. Und so war das. Und sie, nein, sie hat die Füße draufgelassen. Und er hat sie wieder gebeten, die Füße runterzunehmen. Und sie hat es wieder nicht getan. Und ja, gut. Jetzt habe ich irgendwann, weil ich beide kenne, habe ich mich mit denen darüber unterhalten, mit ihm auch. Und er ist halt zu lieb gewesen, um sich in dieser Situation ihrem Wahnsinn durchzusetzen. Und ihr mal die Stirn zu bieten, beziehungsweise sie auf ihre Position zu setzen. Und jetzt war es so, dass ich dann auch mal mit ihr über diese Situation gesprochen habe und sie hat dann wirklich, und das muss man ihr ja lassen, sie war wirklich ehrlich und hat mir gegenüber zugegeben und hat gesagt, ja, ich habe wirklich seine Seele gefressen. So hat sie das zu mir gesagt. Und das war nicht die erste Frau, die mir das ins Gesicht gesagt hat, mit der ich mich unterhalten habe, die das über ihren jeweiligen Ex-Partner gesagt hat, dass sie seine Seele gefressen hat. Und mir gegenüber hat sie es zugegeben und gesagt, ja, ich habe seine Seele gefressen, er war einfach zu lieb, er war einfach zu nett. So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du deine Füße auf meinen, bei mir weiß sie das, bei mir würde das nicht funktionieren. Und da habe ich ihr, und es ist nicht schlecht, also sie hatte einen kurzen Moment of Truth, also diese Ehrlichkeit, die sie mir entgegengebracht hat, hat mich schon verwundert. Und ich habe ihr gesagt, also wenn du deine Füße auf mein Armaturenbrett gelegt hättest, hätte ich dich einmal gebeten, dies runterzunehmen. Und das wäre eigentlich schon zu viel gewesen, dass ich dich überhaupt hätte darum bitten müssen, dass du überhaupt so eine Entgleisung in meinem Beisein, in meinem Auto, so eine Respektlosigkeit an den Tag legst. Aber dann hätte ich dich einmal gebeten, die Füße runterzunehmen, wenn du sie nicht augenblicklich runtergenommen hättest, hätte ich gesagt, habe ich ihr gesagt, hätte ich rechts angehalten, sage ich, hätte dich gebeten auszusteigen, wärst du nicht freiwillig ausgestiegen, egal wo wir waren, hätte ich dich genommen wie einen Müllsack, hätte ich in den Straßengraben geworfen und wäre losgefahren. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten und deswegen sage ich, das wäre die kompromisslose Variante gewesen. Natürlich darf sie sich dabei nicht verletzen, natürlich darf man nicht handgreiflich werden und so weiter, aber die Frauen wissen ja, dass wir Männer gehemmt sind, dass wir mit angezogener Handbremse laufen. Und deswegen nehmen die sich so wahnsinnig viel raus. Und deswegen nehmen sie sich bei dem Bad Boy beispielsweise überhaupt nichts raus, weil sie wissen, der dreht frei. Der läuft nicht mit angezogener Handbremse. Der hat da keine Beißhemmung. Und alleine diese Tatsache, dass man keine Beißhemmung hat, führt dazu, dass man auch nicht beißen muss, weil das Gegenüber das spürt und sich dementsprechend zurücknimmt. Und als ich ihr das dann gesagt habe, hätte ich dich genommen wie so ein Müllsack, sage ich, und dich in den Straßengraben geworfen, egal wo wir gewesen wären, ob in Hildesheim oder in München, sage ich. Es wäre mir völlig egal gewesen und dann wäre ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn du dann wieder nach Hause gekommen wärst, sage ich, und hättest dich dafür entschuldigt, sage ich, und hättest einen hervorragenden Vollkontakt dafür angeboten, auf sehr devote Art und Weise, dann wäre es gut gewesen, sage ich. Dann hätten wir dich auf deine Position gerückt. Und wenn du nie wieder nach Hause gekommen wärst, sage ich zu ihr, wäre es auch gut gewesen, sage ich, weil ich dann diese respektlose Frau los gewesen wäre. Das heißt Win-Win für alle. So, also für den, der keine Kompromisse macht. Kimi, nicht telefonieren, großer Bär. Bleib liegen, wir gehen gleich los. Und darum geht's. Und deswegen müssen wir Männer verinnerlichen, wir brauchen da kein Nice Guy sein, wir brauchen da nicht nett sein und wir brauchen auch nicht lange drum bitten. Kurze Verfehlung sofort zurechtweisen und auch rough zurechtweisen. Da braucht man sich nicht zurückhalten und eine Freundlichkeit an den Tag legen, die sie quasi gar nicht mehr verdient hat. Und jetzt möchte ich nochmal eine andere Geschichte. Ach so, das darf ich jetzt gar nicht vergessen. Sie sagte zu mir danach, als ich ihr gesagt habe, okay, dann hätte ich dich halt aus dem Auto entfernt. Entweder habe ich dich gebeten auszusteigen, wenn du nicht ausgestiegen wärst, hätte ich dich ausgestiegen. Und da sagte sie zu mir, ja, und genau das hätte ich damals gebraucht. Tja, Männer, damit ist alles beantwortet. Genau das hätte sie gebraucht. Und genau das hätte sie respektiert. Und von da an hätte dieser Kontakt zwischen den beiden eine Wendung nehmen können, in der er zu Recht die Führung übernimmt. Und das war er aber nicht in der Lage. Und dazu sind viele Männer nicht in der Lage, aufgrund einfach ihrer Konditionierung von Tag 1 von dem an wir uns auf dieser Welt befinden. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass ich euch diese Message mal gebe. Jetzt möchte ich euch noch eine zweite Variante, die ist mir auch, das ist auch verrückt. Da stand ich mit einem Freund von mir, der hatte ein Haus von seinen Eltern übernommen. Und wir beide, er hatte eine Freundin, die war auch, also die war rough, also das war auch eine richtige Fee-Fail. Und die war auch eine, die sich hat nichts sagen lassen von Männern, die sich von klein auf gegen Männer behauptet hat. Das ist jetzt aber auch schon locker 15 Jahre her. Da war er auch so mal Anfang 20, 22, 23 und ich auch so in dem Alter. Und sie kam, also wir waren bei ihm, standen in der Garage. Er war so ein Schrauber und hatte auch viel in der Garage. Und deswegen standen wir da, irgendwas zu schrauben. Wir haben Kaffee getrunken und haben, da habe ich noch geraucht damals, haben noch eine Zigarette dazu geraucht. Und seine Freundin kam nach Hause. Und sie riss die Garagentür auf, weil sie hatte vorher einen Missstand, wir hatten nur irgendeine Vereinbarung, den hat sie festgestellt, in seinem Haus. Also sie kommt in sein Haus, in das sie mit reingezogen ist, kommt in die Garage, kein Hallo, gar nichts, reißt die Garagentür auf und sagt, ich habe dir gesagt, dass wenn ich von der Arbeit komme, hast du die Wäsche gemacht. Wir haben darüber gesprochen, warum liegt das da alles noch rum? Ich fahre jetzt einkaufen und wenn ich wiederkomme, hast du das erledigt, sagt sie zu ihm. Knallt die Garagentür zu, also es war so eine Tür, mit der man in das Einfamilienhaus rein konnte und da vorne war dann das Garagentor. Kennt ihr ja solche Doppelgaragen, von denen man dann rechts in das Einfamilienhaus einfach rein kann. Die ist genau an das Haus mit angebaut. Und knallte die Tür zu. Und ich sage zu ihm, sag ich, geh ihr hinterher, sag ihr, dass das gerade das erste und das letzte Mal war, dass sie so mit dir gesprochen hat und dass sie die ganze Nacht spazieren gehen und darüber nachdenken soll, wie sie gerade mit dir geredet hat. Und vor morgen früh um 7 braucht sie nicht wiederkommen, habe ich zu ihm gesagt. Und wenn sie auch nicht wiederkommt, dann ist das auch richtig und recht so, sage ich. Und das war's, sage ich. Schlüssel hinlegen, raus. Und vor morgen früh um 7 willst du sie nicht mehr sehen, habe ich zu ihm gesagt. Das ist die Regel, die du jetzt aufstellen musst, sage ich. Wie redet die denn mit dir in deinem eigenen Haus? Habe ich damals schon zu ihm gesagt, mit 23. Sage ich, wenn das meine Freundin wäre, ich hätte die komplett gerade gezogen. Ja, ach, ich rede da nachher mit ihr drüber, sagt er so. Die meint das nicht so. Die hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Also auch ein richtiger Blue Pill Beta. Und diese Art von Mentalität hatte ich noch nie. Also ich war noch nie, ich habe, wie gesagt, viele Fehler gemacht. Ich war Blue Pill des Grauens. Aber ich war nie so ein extremer Sir Simple Lord. Ich war niemals so Beta. Nie. Das hätte ich mit mir nicht machen lassen. Ich wusste nichts von Frame, ich wusste nicht, wie man Frame hält und so weiter. Ich wusste nicht, dass man mit Frauen nicht diskutiert, sondern ihnen einfach die Richtung vorgibt. Das wusste ich alles nicht, aber das hätte ich mit mir nicht machen lassen. Niemals hätte ich das mit mir machen lassen, dass sie in meinem eigenen Haus so mit mir redet, vor meinen Freunden. Hat auch noch nie eine Frau mit mir gemacht, noch nie. Wenn Frauen das mit mir gemacht haben, ich habe das knallen lassen, bis die geheult haben, wirklich. Vor den Freunden, muss ich wirklich sagen, genau so habe ich es gemacht. Und dann ist sie heulend aus der Situation raus, weil sie meinte, mich damit dann irgendwie manipulieren zu können. Sodass die Freunde von mir dann schon gesagt haben, ja, jetzt hast du sie zum Weinen gebracht, jetzt geh doch mal hinterher und tröste sich. Ne, ich war da eisern, ich bin ihr nicht hinterhergegangen, es war mir völlig egal, weil die Verfehlung lag ja bei ihr. Dahingehend habe ich mich nie manipulieren lassen. Also da stand ich schon immer in meiner Überzeugung, habe meinen Frame gehalten quasi, ohne zu wissen, was ein Frame ist. Ja, Männer, also das ist wirklich hochinteressant, was man da sich so alles bieten lassen muss. Und deswegen auch zum Thema dieses Videos, keine Kompromisse machen, null, nicht einen Millimeter abweichen davon. Und die dritte Variante, die hatte ich mit meiner eigenen Ex-Freundin. Da haben wir ja dieses Haus gekauft 2013 und ich bin wirklich von meiner Leistungsfähigkeit damals am Stock gegangen. Ich habe die ganzen finanziellen Lasten auf meine Schultern genommen und wenn ich für irgendwas meine Verpflichtung gegeben habe oder mein Wort für etwas gegeben habe, dann gehe ich den Weg auch gewöhnlich bis zum Ende. Und dort war das so, dass ich halt die Verpflichtung für den Abtrag und so weiter übernommen habe und auch die Doppelbelastung hatte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, als wir das Haus dann gekauft haben, weil wie gesagt, ihre Eltern haben uns das finanziert, aber bezahlen musste ich den Abtrag und die Nebenkosten und die Umbauten und so weiter. Und ich habe mich da wirklich übernommen für das Ziel, dann irgendwann mal so ein Haus zu haben. Ich wusste nicht genau in meinem jugendlichen Leichtsinn, was da alles auf mich zukommt. Ich war schon immer sehr leistungsfähig und man kann meine Schultern schwer beladen und ich habe sie mir auch schwer beladen, schwerer als ich es jemals wieder tun würde. Und hatte dann natürlich diese extreme Belastung, dass wir die Mietwohnung hatten, einen Ort weiter, die ich bezahlt habe und die noch renoviert werden musste für die Übergabe, damit die Kosten nicht so extrem werden, dass sie die Mietsicherheit oder so und so weiter einbehält. Jeder, der mal irgendwas gemietet hat, kennt das, bleibt halt nicht aus. Irgendwas ist mal immer, man macht irgendwo eine Kratzer an der Tür. Man hat in der Küche geraucht, das muss neu gestrichen werden, das muss in einen anständigen Zustand verbracht werden, bevor man es übergeben kann. Und da hatte ich noch ein paar Aufgaben. Zeitgleich musste ich in der neuen Wohnung die Wohnung komplett neu sanieren, Badezimmer aushämmern, das alte. Ich habe sowas zuvor noch nie gemacht. Das war die Hölle auf Erden für mich, mit dem Boschhammer da zu stehen und diese in Mörtel eingegossenen Fliesen aus der Wand zu hämmern, bis mir also wirklich funkelnde Steine an den Hals geflogen sind über Stunden. Was ich da durchgemacht habe, ist wirklich unglaublich. Also wie gesagt, ich hatte wirklich die maximale Doppelbelastung, weil ich musste die alte Miete da noch zahlen, ich musste den Abtrag da schon zahlen, ich musste mein Geld aufrauchen für Materialien für die neue Wohnung, ich musste mein Geld aufrauchen für die Renovierung der alten Wohnung, ich musste einen Stall bauen, ich habe all diese Verpflichtungen auf mich genommen. Meine Freundin musste in der Zeit ihren Paddock vom alten Stall abäppeln und Pferde füttern. So. Muss natürlich gemacht werden, können ja Pferde nichts für, aber das muss man sich mal vorstellen. Also man kann die Tiere ja jetzt nicht vernachlässigen, aber man muss sich mal die unterschiedlichen Welten vorstellen. Also bin wirklich am Stock gegangen, ich konnte nicht mehr. Und meine Ex-Freundin hatte damals nichts Besseres im Sinn, als mir zu sagen, ja, und wir haben jetzt hier im Wohnzimmer noch so eine alte Paneele, so eine alte Holzpaneele, die gefällt mir überhaupt nicht, die muss auch noch, die kannst du auch gleich mit neu machen. Ich sage, ja, aber das jetzt abnehmen, die Dämmung erneuern, eine neue Dampfsperrfolie drunter, weil das war Dachgeschoss, dann neue Rigips dran und so weiter, sage ich. Dafür habe ich gerade keine Aufmerksamkeitspotenziale, sage ich. Wir müssen hier bald einziehen, also final einziehen. Wir müssen die Wohnung bald übergeben. Ich muss das Bad fertig machen, sage ich. Wir müssen den Stall noch fertig machen, weil du musst ja die Pferde mitnehmen. Der alte Stall ist gekündigt und so weiter und so weiter. Also mir stand das Wasser wirklich bis hier. Finanziell von meiner Leistungsfähigkeit. Ich war wirklich am Ende. Ich konnte nicht mehr. Aber ich musste weitermachen. So, da fragt ja keiner mehr. Man hat diesen Deal gemacht, diese Verpflichtung übernommen und dann muss es einfach weitergehen. Es gibt ja keinen Weg zurück in der Situation, weil was soll man machen? Also bin ich den Weg weitergegangen und weitergegangen und weitergegangen. Und sie wieder am nächsten Tag, ja, ich will noch neue Paneele, wenn du schon dabei bist und ich will später nicht auf einer Baustelle wohnen. Ich sage, ja, du sag, ey, du musst verstehen, sage ich. Wir sind gerade finanziell in der Situation, arbeitstechnisch, zeittechnisch bin ich in der Situation, ich stecke noch im Bad fest, da draußen muss noch das gemacht werden, in der alten Wohnung muss noch das gemacht werden, sage ich. Lass mich damit bitte in Ruhe, sage ich, kann ich gerade nicht, ich muss mich hier konzentrieren. Und sie hat wirklich jeden Tag wieder, 2 Wochen lang. Ja, aber ich will das jetzt, das muss gemacht werden. Ich sage, bitte verstehe, ich dachte, ich rede mit einem intelligenten Menschen. Ich habe wirklich gedacht, ich rede mit einem Menschen, der Argumenten zu folgen in der Lage ist. Und deswegen habe ich ihr erklärt, dass das gerade also von dem Zeitrahmen, den wir zur Verfügung haben, von den finanziellen Ressourcen, die wir noch übrig haben, von der Leistbarkeit einfach in diesem Rahmen, dass es nicht möglich ist gerade. Und dass wir das gerne später noch machen können, sage ich, wenn wir jetzt erstmal den Umzug vollzogen haben, wenn wir die alte Wohnung übergeben haben, wenn deine Pferde umgezogen sind, wenn der Stall fertig ist und so weiter. Ich habe ihr das alles erklärt, wie einem Menschen, wie einem Partner. Ich dachte, ich habe einen Partner. Und da bin ich das erste Mal, das war auch so ein Moment of Truth, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, die spinnt, die versteht das nicht. Sie fühlt sich schlecht mit der Paneele. Und jetzt kommt der Hammer, als wäre das mit der Paneele nicht schon genug gewesen. Sagte sie mir noch, ja, und die Türen, die waren genauso eine Farbe wie meine Tür hier. Das ist halt diesem Baujahr geschuldet, 1980, und hier ist ja 63. Das sind halt diese braunen Türen, das war damals so modern. Ja, und die Türen, die müssen eigentlich auch gleich neu. Und wenn man jetzt hier schon am Arbeiten ist, dann kann man die ja gleich mitmachen. Ich sage, ja, das mag ja alles sein, sage ich. Aber jede Tür, sage ich, also jeder Türrahmen mit Türblatt, sage ich, wenn man was Vernünftiges will, kostet mindestens 350 Euro. Und eingebaut werden muss es auch noch, sage ich, da sind Türen drin, sage ich. Lass doch jetzt einfach mal die Kirche im Dorf, lass mal jetzt 5 gerade sein. Akzeptierst doch mal sowas, wie es ist gerade, sage ich. Wir können das dann nachher ja immer noch machen, sage ich, wenn sich alles wieder normalisiert hat. Aber bis dahin, sage ich, müssen wir jetzt erstmal die Basics machen, sage ich, das Notwendige tun, sage ich, damit wir überhaupt erstmal diesen Umzug vollziehen können. So, und solche Diskussionen hatte sie immer wieder aufgebracht, 2 Wochen lang. Und ich dachte immer wieder, ich habe mit einem Menschen zu tun, der mich schon mal gewundert, was versteht ihn das nicht? Und irgendwann ist mir wirklich, dann hat sie im Auto, wir haben Material geholt, ich schon wieder am Ende, wirklich von meiner, ich körperlich, geistig, wirklich ausgezehrt, finanziell ausgezehrt, weil ich konnte in der Zeit auch kein Geld verdienen als Selbstständiger, weil ich ja meine Arbeitskraft in diesem Haus eingebracht habe. Und Female Nature war mir final nicht klar, muss ich gestehen. 2013, ich war Blue Pill Alpha. Ich wusste nicht genau, wie ich sie zu greifen hatte. Ich war so, wie ich war, authentisch, aber hatte viele Fehler gemacht. Und dann kam aber irgendwann diese Alpha-Mentalität in mir durch und dann habe ich die im Auto fertig gemacht. Mir hat es gereicht. Ich habe die so richtig, in feinster Art und Weise habe ich die zusammengestaucht, so wie sie es gebraucht hat. Ich habe sie richtig auf ihre Position gesetzt und habe gesagt, dann kannst du das hier alles alleine machen. Und also wirklich, das ist richtig hochgeknallt. So. Und in dem Moment, dann hat sie, glaube ich, wieder geheult und naja, ist egal. Jedenfalls, als es richtig gekracht hat, als ich sie richtig auf ihre Position gesetzt habe, war Ruhe. Dann hat sie verstanden. Und da hat mich total, also das war für mich das Erste, das war so eine kleine Red Pill, die ich dann verinnerlicht hatte. Okay, wenn ich mit ihr also diskutiere und ihr meine Situation erkläre, wo ich gedacht habe, das ist unsere Situation erkläre für unser Haus, so habe ich ja damals noch gedacht. Und das ist unser Boot, in dem wir hier gemeinsam sitzen. Und ich dachte, diese Situation muss sie doch verstehen können, weil es ja unsere Situation ist. Das hat die nicht verstanden. Die waren nicht in der Lage, meinen Argumenten zu folgen. Sie konnte es nicht, sie wollte es nicht. Was auch immer, spielt keine Rolle. Und in dem Moment, wo ich sie auf ihre Position gesetzt habe, wo es mir wirklich bis hier, ich konnte nicht mehr und mir hat es gereicht. Und ich war all in dem Moment. Mir war wirklich, sie hat zu 100% gespürt, jetzt ist der Bogen überspannt, jetzt reicht es. Und das war genau der Moment, an dem sie zurückgesteckt hat. Und da habe ich gedacht, das kann überhaupt, das ist so heftig, dass man mit ihr vernünftig redet, wie mit einem intelligenten Wesen, das in der Lage ist, logischen Argumenten zu folgen und diese nachzuvollziehen. Und sie kann und wird und will sie nicht nachvollziehen. Und in dem Moment, wo einem der Kragen platzt und man mit ihr auf eine Art und Weise redet, mit der man eigentlich gar nicht mit ihr reden möchte. Man möchte ja so gar nicht mit seiner Partnerin reden. Jetzt habe ich verstanden, dass es sowas nicht gibt. Aber da dachte ich, das kann nicht wahr sein. In dem Moment, wo ich sie wirklich also aus meiner Perspektive, wenn ich als Mann so behandelt werden würde, würde ich das als unwürdig empfinden. Und in dem Moment, wo ich sie unwürdig behandle, fügt sie sich. Was lernen wir daraus? My way or highway. Und ihr gewinnt immer. Ihr gewinnt immer. Entweder sie fügt sich oder ihr seid sie los. Eins von beiden. Das ist die Linie, die man mit ihnen fahren muss. Und dann gewinnt man. Und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal mit euch teilen, weil das war da drin und das musste raus. Jetzt ist es hier in Videoform. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie immer. Auf die anderen Kommentare, ich habe sie gelesen teilweise. Es ist aber wirklich so viel. Werde ich heute Abend nochmal in Ruhe machen und dann auch darauf antworten. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video. Lasst mir Abos da, teilt es mit euren Freunden, weil ich glaube, die Message ist wirklich wichtig, um sich von diesen Fee-Fails nicht auf der Nase rumtanzen zu lassen. Männer, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Samstagabend. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf und wir sehen uns morgen. Tschüss!